WDR 3 Konzertplayer. Mitten in den Wirren des Ersten Weltkriegs schlägt im Zürcher Kabarett Voltaire die Stunde einer neuen Kunstrichtung. Eine Gruppe von Künstlern bricht in der neutralen Schweiz mit vertrauten ästhetischen Gesetzmäßigkeiten und erklärt Ironisches, Skurriles und Banales zum Programm. Der Name Dada. 100 Jahre sind seit der Dada-Gründung vergangen und runde Jubiläen sind ein willkommener Anlass für Retrospektiven. Und weil Dada auch eine musikalische Seite hat, bietet sich dazu durchaus die Form eines Konzerts an. Damit ein herzliches Willkommen bei WDR 3 Konzert. Ich bin Johannes Zink, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir senden heute live aus dem Bonner Arithmeum, wo Sie gleich Steffen Schleiermacher und Holger Falk zu einem Abend unter dem Titel Da und Dort und Dada erwarten. Das, was sich der Pianist und Komponist Steffen Schleiermacher zu 100 Jahren Dada hat einfallen lassen, will aber ausdrücklich kein Gedenkkonzert sein, wobei das erste K in Klammern steht. Also ist es vielleicht doch eines? Eine Frage, die ich am besten gleich an Steffen Schleiermacher weitergebe. Und dazu schalten wir um ins Bonner Arithmeum zu Da und Dort und Dada. Ja, lieber Herr Zink, wenn ich Hülsenbeck falsch zitiere, Sie werden das später noch richtig zitiert hören, muss ich antworten, wer Dada feiert, hat Dada nicht verstanden. Wer Dada zur Kunstepoche, einer abgeschlossenen Kunstepoche, rechnet, die ihren Platz in den Bücherregalen, in den Bibliotheken und in den Museen gefunden hat, der wird Dada eigentlich nicht gerecht. Was wir heute noch sehen und heute Abend hören werden, sind nichts als Relikte einer Aufbruchstimmung seinerzeit aus dem Ersten Weltkrieg. Sowohl Aufbruch als auch Zorn über den Zustand des damaligen Europas. Mitten im Weltkrieg, im Ersten, damals hat man die Weltkriege ja noch nicht nummeriert, um sie auseinanderzuhalten. Mitten im Ersten Weltkrieg fanden sich in Zürich Flüchtlinge aus Deutschland, aus Frankreich, aus Rumänien und aus anderen Ländern ein, um dort mit einem bösen Lachen auf das Zerstören der alten Kultur und der alten Welt von Europa zu reagieren. Willkommen zu Dada in Bonn. Ich weiß gar nicht, ob es jemals eine dadaistische Splittergruppe in Bonn gegeben hat. Wenn nicht, dann wäre das heute ein günstiger Anlass, zumindest darüber nachzudenken, damit in 100 Jahren dann die Bonn-Dada-Retrospektive nicht so spärlich ausfällt. Heute begeben wir uns also zuerst nach Zürich 1916, übrigens auf den Tag genau. Heute vor 100 Jahren fand das erste Dada-Programm, das hieß damals noch gar nicht Dada-Programm, das hieß ganz einfach Varieté-Programm, im Kabarett Voltaire. Wer, wann, unter welchen Umständen das Wort Dada geprägt hat und was es wohl bedeutet oder was es wohl nicht bedeutet, da streiten die Gelehrten und auch die Dadaisten selbst. Bis ins hohe Alter haben sie miteinander juristisch korrespondiert, wer Dada erfunden hat und wer Urheberrechte hatte an der Zeile 5 TCU. Dada ist groß. Wir beginnen unseren Streifzug durch die Welt des Dada mit einem Griff in die Historie und zwar mit einem Studentenlied von 1704. Das ist nur im allerweitesten Sinne Dada. Es handelt sich um den Dessauer Marsch, von dem ich mir habe sagen lassen, dass ihn Blasorchester auch heute noch gern und munter musizieren. Offensichtlich war das auch vor 100 Jahren schon so. Es war so ein aufrüttelnder, zünftiger, schneidiger Militärmarsch, zu dem es sich besonders gut in den Tod marschieren ließ. Eigentlich war dieser Marsch für Blasorchester ohne Text. Und Hugo Ball hat genau auf diese Melodie einen neuen Text gedichtet, der begreiflicherweise heute bei Staatsempfängen selten, nein, nie verwendet wird. Hören Sie also den Totentanz von Hugo Ball auf die Musik des Dessauer Marschs. Und gleich anschließend gehen wir in medias res. Sie hören das erste, mehr oder weniger Lautgedicht von Hans Arp. Es war damals eine der Hymnen der Dadaisten. Also nach dem Dessauer Marsch hören Sie dann Unser lieber Kaspar ist tot. So sterben wir und sterben alle Tage, weil es so gemütlich sterben lässt. So sterben wir und sterben alle Tage, weil es so gemütlich sterben lässt. Morgens noch in Schlaf und Traum, mittags schon dahin, abends schon zu unterst im Grabe drin. Morgens noch in Schlaf und Traum, mittags schon dahin, abends schon zu unterst im Grabe drin. Die Schlacht ist unser Freudenhaus, von Blut ist unsere Sonne, Tod ist unser Zeichen und Losungswort. Die Schlacht ist unser Freudenhaus, von Blut ist unsere Sonne, Tod ist unser Zeichen und Losungswort. Kind und Weib verlassen wir, was gehen sie uns an, wenn man sich auf uns nur verlassen kann. Kind und Weib verlassen wir, was gehen sie uns an, wenn man sich auf uns nur verlassen kann. So morden wir und morden alle Tage unsere Kameraden im Totentanz. So morden wir und morden alle Tage unsere Kameraden im Totentanz. Bruder, reck dich auf vor mir, Bruder, deine Brust, Bruder, der du fallen und sterben musst. Bruder, reck dich auf vor mir, Bruder, deine Brust, Bruder, der du fallen und sterben musst. Wir murren nicht, wir knurren nicht, wir schweigen alle Tage, bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht. Wir murren nicht, wir knurren nicht, wir schweigen alle Tage, bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht. Hart ist unsere Lagerstatt, trocken unser Brot, blutig und besudelt der liebe Gott. Hart ist unsere Lagerstatt, trocken unser Brot, blutig und besudelt der liebe Gott. Wir danken dir, Herr Kaiser, für die Gnade, dass du uns zum Sterben erkoren hast. Wir danken dir, Herr Kaiser, für die Gnade, dass du uns zum Sterben erkoren hast. Schlafe, du schlaf sanft und still, bis dich auferweckt unser armer Leib, den der Rasen deckt. Schlaf, du nur schlaf sanft und still, bis dich auferweckt unser armer Leib, den der Rasen deckt. Hans Arp. Weh, Unser guter Kaspar ist tot. Wer trägt nun die brennende Fahne im Zopf? Wer dreht die Kaffeemühle? Wer lockt das idyllische Reh? Auf dem Meer verwirrte er die Schiffe mit dem Wörtchen Parapluie. Und die Winde nannte er Bienenvater. Weh, weh, weh, unser guter Kaspar ist tot. Heiliger Bimbam, Kaspar ist tot. Die Häufische klappern in den Glocken, wenn man seinen Vornamen ausspricht. Darum seufze ich weiter. Kaspar, Kaspar, Kaspar. Warum bist du ein Stern geworden oder eine Kette aus Wasser an einem heißen Wirbelwind oder ein Euter aus schwarzem Licht oder ein durchsichtiger Ziegel an einer stöhnenden Trommel des felsigen Wesens? Jetzt vertrocknen unsere Scheitel und Sohlen und die Feen liegen halb verkohlt auf den Scheiterhaufen. Jetzt donnert hinter der Sonne die schwarze Kegelbahn und keiner zieht mehr die Kompasse und die Räder der Schiebkarren auf. Wer ist nun mit der Ratte am einsamen Tisch? Wer verjagt den Teufel, wenn er die Pferde verführen will? Wer erklärt uns die Monogramme in den Sternen? Seine Büste wird die Kamine aller wahrhaft edlen Menschen zieren, doch das ist kein Trost und Schnupftabak für einen Totenkopf. Wer war eigentlich Dada? Und gibt es einen Unterschied zwischen Dada und Dadaismus? Aus Dada wurde nach wenigen Monaten ein Ismus und da traten auch einige der Urväter des Dada schon wieder aus, weil es genau das nicht sein sollte. Ein weiterer Kunstismus neben Futurismus und Expressionismus und Impressionismus und Suprematismus und Sozialismus. Nein, das ist was anderes. Urväter waren auf alle Fälle, das waren die, die einfach bei der ersten Veranstaltung dabei waren und auch maßgeblich an der Propagierung von Dada beteiligt waren. Hugo Ball, mit dem wir schon begonnen hatten, Hans Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Sarah, Marcel Jacob. Und dann fängt es schon an aufzuhören. Es sind alles auffallenderweise Dichter. Es sind alles auffallenderweise nicht nur Dichter, sondern Künstler, die vorwiegend dichten, aber auch malen, Bildhauern, also in der bildenden Kunst tätig sind. Was einen suchenden Musiker beginnt zu irritieren, dass zwar in den Programmen immer von Musik die Rede ist, es sich aber ganz selten verifizieren lässt, ja zum Teufel, was für Musik haben die da eigentlich gespielt? Es ist immer von Chansons die Rede und dann wird auch der Textdichter genannt und die Interpretierenden, aber nie der Komponist. Man liest in Kritiken oder Beschreibungen, sagen wir es vorsichtig, aus den frühen Jahren oder aus überlieferten Programmzetteln, Namen wie zum Beispiel Rachmaninow, der ja auch nur im allerweitesten Sinne als Dadaist zu werten ist. Es tauchen auch Namen auf, die man eigentlich gar nicht zuordnen kann, weil selbst das allwissende Internet zeigt dann Error an. Aber in einem Falle bin ich fündig geworden, nämlich Hans Häuser. Der Name taucht öfters bei den Programmen auf als Haus- und Hofkomponist des Dada und er hatte sogar eine Soiree und zwar am 25. Mai 1917, also schon etwas zur reiferen Dada-Zeit, Abends 8:30 Uhr, Galerie Dada, Bahnhofstraße 10, Eingang Tiefenhöfe 12. Eigene Komposition und es ist ein ganzes Programm. Mitwirkende ist Fräulein Emmy Käser, Sopran, Fräulein Meta Gump, Sopran und Fräulein Käthe Wulff, Laban-Schule, für Rezitations zuständig und der Komponist am Klavier und Harmonium. Und die spielen halt so eine ganzen Sachen. Ich hatte den Namen Häuser vorher noch nie gehört. Und die Recherche ergab, dass Hans Häuser ein wahrer Dadaist gewesen sein muss. Er hat nämlich seine Dada-Karriere sehr bald aufgegeben und wurde ein sehr erfolgreicher Schweizer Blasmusikkomponist und hat dann Blasorchesterstücke geschrieben mit Titeln wie Feurig Blut, Schneidige Wehr, Flamme empor und besonders verwirrend Rassig Volk. Er wird noch heute oft und gern, vor allen Dingen in der Schweiz, aufgeführt, allerdings nur mit seinen Blasorchesterstücken. Aber einige von den frühen Klavierstücken, die er in den Dada-Soireen spielte, haben sich überliefert und ich habe ein Stück herausgesucht, die Novelette, die auch auf diesem Programmzettel steht. Dada ist immer anders, als man denkt. Und Dada ist oft auch anders, als man hofft. Sie werden wahrscheinlich heute zum ersten Mal in Ihrem Leben ein Stück von Hans Häuser hören. Hören Sie genau zu. Sie werden wahrscheinlich heute das letzte Mal in Ihrem Leben ein Stück von Hans Häuser hören. Da ich gerade aus diesem Programmzettel zitiert habe, das Original dieses Zettels wurde im Dezember bei einem deutschen Auktionshaus aufgerufen mit einem Bietergebot von 300 Euro. Verkauft wurde es dann für 32.700 Euro. Es muss ein wahrer Dadaist gewesen sein, der es unwiederbringlich in seinen Besitz bringen wollte. Hören Sie also jetzt die Novelette von Hans Häuser. Gleich danach anschließend wieder ein Gedicht. Das Vortragen von Gedichten war bei den Dada-Veranstaltungen, sowohl am Abend als auch bei den morgendlichen Veranstaltungen, zentraler Punkt. Es ging um das gesprochene Wort. Gedichte wurden nicht hingeschrieben zum Lesen und zum Sammeln und zum Betrachten, sondern sie waren für die Ohren geschrieben und die Performing Art stand mehr im Mittelpunkt als die letzte korrekte Reimlichkeit. Gedichte, Lautgedichte, gern auch simultan, das war das Erkennungsmerkmal von Dada. Sie hören wiederum ein Klassiker von Richard Hülsenbeck, das Ende der Welt aus seinem Zyklus Fantastische Gebete. Hülsenbeck galt als genialer Rezitator neben Zara. Die Leute haben getobt und ihm zu Füßen gelegen. So ganz versteht man es heute nicht, aber die Zeiten haben sich geändert. Und dann anschließend nach dem Hülsenbeck ein Stück des Musikvize-Dadas Hans-Heinz Stuckenschmidt. Mit Titeln hatte man es beim Dadaismus. Es gab auch einen Oberdada und es gab Unterdadas. Es gab offensichtlich auch einen Musik-Dada, weil Stuckenschmidt war ja der Vize-Dada. Ich habe aber nicht rauskriegen können, wer der Musik-Dada war. Stuckenschmidt war eigentlich Musikwissenschaftler. Er ist dann ein berühmter Kritiker geworden, hat Bücher über Schönberg und über alles Mögliche veröffentlicht, war jahrelang in Berlin Rundfunkredakteur. Er hat in frühester Zeit auch komponiert, unter anderem auch das Meisterwerk des Titels Marsch Alexander des Großen über die Brücken von Hamburg. Das ist der dritte Satz eines dreiteiligen Klavierzyklus, den er für eine Tanzperformance für ein Hamburger Tänzerpaar komponiert hat. Und dieser Zyklus ist auch bereits das letzte Stück, was Stuckenschmidt komponiert hat. Er hat etwas süffisant angemerkt, daraufhin angesprochen, warum er denn so wenig komponiert hätte. Ja, er möchte dem Ruf entgehen, er sei ein viel aufgeführter Kritiker und ein gefürchteter Komponist. Richard Hülsenbeck, Ende der Welt. Soweit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen. Auf den Telegrafenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach. So melancholisch singt der Kakadu unter den Röcken einer spanischen Tänzerin wie ein Stabstrompeter. Und die Kanonen jammern den ganzen Tag. Das ist die Landschaft in Lila, von der Herr Meier sprach, als er das Auge verlor. Nur mit der Feuerwehr ist die Nachtmahr aus dem Salon zu vertreiben, aber alle Schläuche sind entzweit. Ja, ja, Sonja, da sehen Sie die Zelluloid-Puppe als Wechselbalg an und schreien, God save the King! Der ganze Monistenbund ist auf den Dampfer Meierbeer versammelt. Doch nur der Steuermann hat eine Ahnung vom Hohen See. Ich ziehe den anatomischen Atlas aus meiner Zehe. Ein ernsthaftes Studium beginnt. Habt ihr die Fische gesehen, die im Cutaway vor der Opera stehen, schon 2 Nächte und 2 Tage? Ach, ihr großen Teufel. Ach, ihr Imker und Platzkommandanten. Wille! Wau, wau, wau! Wille! Wo, wer weiß heute nicht, was unser Vater Homer gedichtet hat? Ich halte den Krieg und den Frieden in meiner Toga, aber ich entscheide mich für den Sherry Brandy Flip. Heute weiß keiner, ob er morgen gewesen ist. Mit dem Sargdeckel schlägt man den Takt dazu. Wenn doch nur einer den Mut hätte, der Trambahn die Schwanzfedern auszureißen. Es ist eine große Zeit. Die Zoologieprofessoren sammeln sich im Wiesengrund. Sie wehren den Regenbogen mit den Handtellern ab. Der große Magier legt die Tomaten auf seine Stirn. Füllest wieder Busch und Schloss. Pfeift der Rehbock, hüpft das Ross. Wer sollte da nicht blödsinnig werden? Thank you. Nein, nein, Dada war nicht lustig. Das war zumindest nicht die eigentliche Absicht. Es durfte zwar gelacht werden, es sollte sogar gelacht werden bei den Dada-Performances im Kabarett Voltaire vor 100 Jahren, aber es war nicht die Idee, den spießigen Bürger einfach nur mit Humor zu beglücken. Es ging eigentlich um mehr. Schon die Zusammensetzung der Künstlergruppe Dada war ja ein Faustschlag in den seinerzeit üblichen Chauvinismus. Es war grundsätzlich international. Es waren immer in den Programmen mehrere Künstler in mehreren Sprachen gleichzeitig oder nacheinander auf der Bühne. Das war damals nicht selbstverständlich, als Tristan Tzara und Hugo Ball in Berlin einen Abend machen wollten oder gemacht haben, wo sie den im Ersten Weltkrieg gefallenen Dichtern ein Denkmal setzen wollten und damit, und das in Berlin, einen französischen Dichter mit einschlossen, gab es einen Skandal, der zu Verhaftungen führte, wegen Kriegszersetzung. Chauvinismus und Kriegsverherrlichung waren damals in. Man muss sagen, dass auch sehr viele berühmte Dichter, Musiker und auch Maler sich seinerzeit nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Aber aus der Entfernung kann man das immer leicht sagen. Viele sind begeistert in den Krieg gezogen. Beckmann, Franz Marc, Macke, Schönberg, Webern, wie sie alle hießen, waren begeisterte Anhänger, zumindest am Anfang, so wie viele. Das änderte sich dann, als sich herausstellte, dass eben der Erste Weltkrieg mitnichten ein lustiges, schnell vorübergehendes Abenteuer sei, mit dem man eine Katharsis erhoffte, aus der als stabil oder besser gesagt als lähmend empfundene wilhelminische Epoche, der man entfliehen wollte. Nein, der Krieg war etwas anderes, es war ein mechanisierter Krieg. Da ging es gar nicht um den Einzelnen, da ging es um die Masse. Das merkten viele erst viel zu spät und manche haben es gar nicht gemerkt, weil sie vorher schon ermordet worden sind. Gefallen, wie das ja vornehm heißt. Bei manchen Erzeugnissen der Dadaisten, gerade bei den dichterischen, fragt man sich, ja, man fragt sich vieles, aber man fragt sich, machen die das im Ernst? Und wie machen die das? Wie kommt man auf solche Texte, die ja eigentlich bar jeglicher Logik sind, durchaus auch bar jeglicher semantischen Bedeutung? Gar nicht die Frage, warum macht man das, sondern wie stellt man solche Texte her? Auch dafür gibt es eine Antwort aus berufenem Munde, nämlich von Tristan Tzara. In einem seiner Manifeste hat er das genau beschrieben. Manifeste zu schreiben und sie öffentlich vorzutragen, war damals übrigens sehr in. Weniger das kommunistische Manifest als vielmehr die Manifeste des Dada. Weil ich gerade vom kommunistischen Manifest rede, es gibt eine ganz merkwürdige Geschichte. Auch darüber sind natürlich schon Bücher geschrieben. In der Spiegelgasse 1 war das Kabarett Voltaire mit den Dadas. Gegenüber in dem Haus wohnte ein russischer Bürger mit dem Namen Wladimir Lenin. Es ist nicht bezeugt, dass Lenin die Kabarett-Voltaire-Veranstaltungen besucht hat. Es ist aber höchstwahrscheinlich, dass er von dem Wüstentreiben zumindest etwas bekommen hat. Es ist auch nicht abschließend geklärt, ob der von ihm propagierte Bolschewismus nicht eine Form von Mega-Dada gewesen sein könnte. Wie gesagt, da sind schon ernsthafte Bücher drüber geschrieben. Die frühen Dadaisten drehen sich vermutlich im Grabe um, wenn sie die Sekundär- und Tertiär- und Quartärliteratur über ihr kreatives Schaffen lesen. Denn damals galt der Augenblick, der Moment. Vieles wurde gar nicht aufgezeichnet. Es ging um das Simultane, das Spontane und nicht das Aufzubewahrende, das dann in irgendwelchen Bibliotheken oder Regalen von Museen verstaubt. Hören Sie also jetzt als nächstes die Anleitung von Tristan Tzara, wie man so ein Gedicht herstellt, also wie man es machen könnte, und gleich anschließend eine andere Form des Gedichtes. Wir verlassen da schon Zürich und begeben uns in die wunderschöne Stadt Hannover zu dem Märzkünstler Kurt Schwitters, der natürlich überhaupt kein Dada war. Es war ganz wichtig, die Claims abzustecken, auch damals schon. Schwitters war Märzkünstler, nicht mit Ä, sondern mit E. Wir wollen jetzt nicht untersuchen, was das nun wieder ist. Wir nehmen es einfach mal so hin. Auf alle Fälle wurde Kurt Schwitters auch öfters bei Dada-Performances gesehen und war zumindest ein wohlwollender Begleiter. Er hat sehr schöne, sehr viele und auch sehr seltsame Gedichte geschrieben. Berühmt ist seine Ursonate, aus der hören Sie heute auch noch einen Ausschnitt. Aber jetzt, zu Beginn dieses Blockes, hören Sie, und das finde ich besonders schön, dass es im Arithmäum stattfindet, sein Gedicht 25. Also ich kann es ja auch nicht ändern. Also erst Tristan Tzara und dann 25. Tristan Tzara. Aus dem Dada-Manifest über schwache und bittere Liebe. Kapitel Nummer 8. Um ein dadaistisches Gedicht zu machen, nehmt eine Zeitung. Nehmt Scheren. Wählt in dieser Zeitung einen Artikel von der Länge aus, die ihr eurem Gedicht zu geben beabsichtigt. Schneidet den Artikel aus. Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und gebt sie in eine Tüte. Schüttelt leicht. Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus. Schreibt gewissenhaft ab, in der Reihenfolge, in der sie aus der Tüte gekommen sind. Das Gedicht wird euch ähneln. Und damit seid ihr ein unendlich origineller Schriftsteller, mit einer charmanten, wenn auch von den Leuten unverstandenen Sensibilität. Kurt Schwitters, Gedicht 25, Elementar. 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 52, 53, 9, 9, 9, 54, 8, 8, 8, 55, 7, 7, 7, 56, 6, 6, 6, 56, 6, 6, 6, 3 Viertel 6, 57, 5, 5, 5, 2 Drittel 5, 58, 4, 4, 4, 1/2, 4, 59, 4, 4, 4, 1/2, 4, 25, 4, 4, 4, 1/2, 4, 4, 4, 4, 1/2, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Dem Dem ist nichts hinzuzufügen. So geht Poesie. Tristan Zara hat es uns gelehrt und Schwitters zeigt, dass man das sogar mit einem Mathebuch machen kann. Dada Zürich war eigentlich eine relativ kurzlebige Angelegenheit. Am Anfang fanden die Veranstaltungen, ich will sie mal wohlwollend Veranstaltungen nennen, im Kabarett Voltaire wöchentlich statt. Aber die Künstler hatten sich alle immer wieder zur Pflicht gemacht, jede Woche etwas völlig Neues, etwas völlig anderes und etwas das Publikum Überraschendes hervorzuzaubern, sodass irgendwann nach Monaten die Schöpferkraft erlahmte. Nicht der Publikumszuspruch, es war dann in beim Züricher Mitbürger, sich von den Verrückten dort glänzend unterhalten zu lassen, was ja letztendlich eigentlich nicht die Idee der Dadaisten war. Viele Dadas der ersten Stunde gaben dann schon auf. Es wurden dann wie bei Kunstrichtungen so üblich Marktchancen gefunden. Es wurden teure Bücher mit Originalgrafik, was ja damals überhaupt sehr populär war, veröffentlicht. Es gab sogar einige Dada-Galerien. Nichtsdestotrotz war das Ende von Dada Zürich abzusehen und 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, erstarb das dadaistische Geschehen in Zürich. Aber es hatte Folgen. Es gab Dada Berlin, wobei das jetzt keine Ableger oder Nachnutzungen der Züricher Idee waren. Es gab Dada Hannover, wobei Schwitters jetzt sofort lautstark und wortgewaltig widersprechen würde. Es gab Dada Paris, aus dem sich dann der Surrealismus entwickelte, was natürlich André Breton sofort lautstark und wortreich verneinen würde. Und es gab sogar Dada New York mit Marcel Duchamp und Man Ray. Der Berliner Dadaismus war immer schon etwas politischer und aggressiver als der Züricher Dadaismus. Den gab es auch schon, also den Berliner Dadaismus gab es auch schon während des Ersten Weltkrieges und man war quasi mitten in der Hauptstadt eines der hauptkriegführenden Länder und nicht auf der Insel der Seligen in Zürich. So war die unmittelbare politische Realität eine andere und so war der Dadaismus in Berlin deutlich politisch motivierter. Einige der frühen Dadas, George Gross, Hartfield, die Gebrüder Hartfield, waren zeitweise sogar Mitglied der Kommunistischen Partei aus unterschiedlichen Gründen und auch nicht sehr lange, weil die Kommunisten konnten mit dieser Art von Kulturzerstörung auch bloß nichts anfangen. Sie dachten eigentlich eher, also die Kommunisten damals, an so eine Schiller-Seligkeit des deutschen Arbeiters. Und das war die Sache der Dadaisten nicht. Wir kommen also jetzt zu dem Berliner Block. Sie werden sofort merken, da klingt das ganz anders. Stefan Wolpe, ein Komponist, der sich eigentlich keiner so richtigen Stilrichtung zuordnen lassen kann, macht den Anfang. Es ist immerhin der einzige professionelle Komponist, der tatsächlich am Weimarer Bauhaus, wo es ja gar keine Musikabteilung gab, am Weimarer Bauhaus ein Jahr studiert hat. Er hat einen Vorkurs bei Johannes Itten und Paul Klee belegt. Den Schriften und Briefen und Erinnerungen von Wolpe ist allerdings zu entnehmen, dass sein Interesse nicht so sehr diesen Kunststudien gewidmet war, sondern eher einer Kunststudentin, der er aus Berlin nach Weimar gefolgt ist. Es hat auf alle Fälle nichts geschadet. Wolpe kam also mit modernster Kunst und mit den führenden Köpfen der damaligen Moderne zusammen. Und als Busoni-Schüler war er auch ein gebildeter Pianist und ein phänomenaler Pianist und Komponist. Er hat sehr unterschiedliche Dinge komponiert. Die Betonung liegt auf sehr unterschiedlichen Dingen. Bei vielen Stücken glaubt man es kaum, dass sie von dem Gleichen sind. Und zwar innerhalb von wenigen Jahren entstanden. Wolpe ist dann nach Rumänien, dann nach Moskau, dann nach Jerusalem und schließlich nach Boston emigriert und wurde dort ein gesuchter Lehrer der amerikanischen Avantgarde, war ein Freund von John Cage. Er war der einzige Kompositionslehrer von Morton Feldman und gehörte dort zur New York School. Doch das sind alles spätere Ereignisse. In den 20er Jahren war Stefan Wolpe ein junger Wilder. Und wie wild können Sie jetzt gleich dem kurzen Klavierstück mit dem hübschen Titel »Stehende Musik« entnehmen. Gleich danach gibt es ein Lied von Stefan Wolpe nach einem Text von Walter Mehring. Walter Mehring war auch ein Berliner Dadaist, hat sich auch mit Lautgedichten versucht, mit Pamphleten und Manifesten. Auf der anderen Seite hat er aber Massenliedtexte gedichtet und Wolpe hat einen vertont. Mit dem hübschen und durchaus auch aktuellen Titel »Wir sind entlassen«. Erstaunlicherweise hat den gleichen Text auch Hans Eisler vertont, der nun eigentlich nichts mit Dada zu tun hat, aber das ändern wir ja heute Abend. Er wird einfach aufgeführt, ob er will oder nicht. Gleich im Anschluss hören Sie also, damit Sie sich den Text besser merken können, man kann ja nie wissen, wann es einen auch selbst trifft, hören Sie den Text in einer anderen Vertonung gleich noch einmal. Und dann ein dadaistischer Text von Walter Mehring, Ihr Bananenrohköstler, ein früher Angriff auf die Grünen vermutlich. Die Stücke sind alle etwa gleichzeitig entstanden. Man hört's und glaubt es kaum. Thank you. entlassen. Jetzt ist soweit, liebe Leute, wir gehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entsprungener Sträfling bummeln. Kein bisschen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln an jeder Bäckerladentür. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir gehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Ist nicht die einzige Moral, als letzte Rettung endlich mal die Existenzen umzukrempeln. Das macht mit Geld und Fraß sich breit, um Proletarier abzustempeln als Klasse der Enthaltsamkeit. Jedoch, auf dass die Rechnung stimmt, ist's nötig, dass man einen Blick nimmt, wo sie das Kontobuch verschließen, damit ihr mal die Herren seht, die wir in Freuden lieben ließen, la la la la la. Wenn's uns schon an den Kragen geht. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir gehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Der alte Staat verstand sich fein auf Steuern und auf Zwangsanleihen bei allgemeiner Riesenpleite. Jetzt machen wir die Zwangsanleihen und unsere Republik wird heute die Schuld auf unsere Art beleihen. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir gehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entsprungener Sträfling bummeln. Kein bisschen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln an jeder Bäckerladentür. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Man hört das nun die großen Herren der Handels- und Fabrikkonzern. Dort gleiche Wort im Munde führen. Sie machen gern und schnell bankrott, das ist nun wirklich sehr zum Rühren. Könnt ich's doch auch tun, lieber Gott. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen. Jedoch auf dass die Rechnung stimmt, ist's nötig, dass man einen Blick nimmt, wo sie ihr Kontobuch verschließen, damit ihr mal die Herren seht, die wir in Frieden leben ließen. Wenn's uns schon an den Kragen geht. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen. Köstler und Eisbomben-Eskimos, wetzt eure Löffel und ölt die Posaunen zum Dreiklang des jüngsten Gerichts. Seit 1919 Jahren thront der Heilige Geist in den Banjos eurer Partie honteuse am weißen Nach-Sündflut-Ausfluss. Die Weltbörsen kabeln. Inflation. Hirnzellulose nur noch im Schwarzhandel greifbar zu Fantasiepreisen. Also erbaut euch an den Skyscrapers, die nicht in den Himmel wachsen. Nährt euch. Ernährt euch schlecht und recht an den Gulaschkanonen des Klassenkrieges. Protzt ab. Aber protzt nicht mit dem Sekret eurer Adamsäpfel, die ihr vom Baum der Erkenntnis geklaut. Mehrwertskult ist das goldene Kalb der Mediokrität, die nackte Bankrotterklärung der geistlichen Impotenz. Mit dem feigen Skandalblatt als Hosenlatz. Ihr aber, dreimal wehe euch, betet zur theologischen Zangengeburt von Bethlehem. Bethlehem Steel Incorporated. Idealste Investitur, sofort kreuzzugstauglich, eingekleidet in christlich-byzantinische Ausführung. Hauptschlager, letzter Feldgottesdienst, Modemessen, nur echt mit dem Hakenkreuz unserer aseptisch-antisemitischen Heilpillen gegen demagogische Diarrhöen. Unkontrollierbare Primäreffekte und das Delirium tremens der literarischen Pornografie. schnell geht's. Wir sind hier aber nicht bei Pegida, wo man jeden Unsinn beklatscht. Das hat jetzt lange gedauert und es ist auch nur einer. Ich schäme mich. Den Namen Hans-Jürgen Wense hat wahrscheinlich auch kaum jemand schon gehört jemals. Das ist schade. Nicht für Wense, sondern für die, die ihn nicht kennen. Eine zugegebenermaßen seltsame Figur, Komponist, Dichter, Sammler, Sprachgenie, Wanderer, Spaziergänger. Er ist durch alle Roste, durch alle Erhebungen, durch jegliche Art von Bürokratie gerutscht, hat ein unermesslich reiches literarisches Schaffen hinterlassen, hat, wie es sich gehört, zu Lebzeiten kaum etwas veröffentlicht, weil er ist nie mit irgendetwas fertig geworden. Und wenn irgendetwas beinahe fertig war, hat er schnell was anderes angefangen. Er arbeitete unter anderem an einem Erdbebenkatalog der Welt, an einer Geschichte des Wetters. Er übersetzte aus dem Altisländischen, übersetzte aus dem Chinesischen, ja, er sprach tatsächlich auch Chinesisch, beschäftigte sich ausführlich mit Sprachen von afrikanischen Völkern, deren Poeme er übersetzte. Er wanderte nach Messtischblättern das ganze Land ab, fotografierte wie besessen und er hat Briefe geschrieben. In nachgeradezu exzessiver Art und Weise. Ich werde gleich etwas aus einem seiner vielen Briefe, die inzwischen im Druck erschienen sind. Es ist ein wahres Vergnügen, diese zu lesen, auch wenn man gar nicht weiß, worum es geht. Aber das ist bei Wense so. Diese Ungewissheit legt sich nach einer Weile und man stellt die Frage der Fragen eigentlich nicht mehr. Von diesem Komponisten hören Sie jetzt ein Stück, das heißt Ich hatte einen Kameraden, Untertitel Groteske. Ich hatte einen Kameraden, war auch so ein rührseliges Stück, das gern bei Beerdigungen von Kriegsgefallenen gespielt wurde und ich glaube auch heute noch gespielt wurde. Was Wense daraus gemacht hat, werden Sie gleich hören. Das galt damals als nationaler Hochverrat und gilt auch heute noch für viele als so etwas wie ein Elchtest für die Ohren. Bevor Sie das Stück hören, will ich etwas vortragen. In diesem Falle muss ich noch hinzufügen, Morten Feldmann hat einmal gesagt, das auszuführende Stück und die einführenden Worte müssen in einem bestimmten geeigneten Verhältnis stehen. Sie werden jetzt bei diesem Stück von Wense bemerken, dass dieses Grundgesetz ganz massiv missachtet wird. Überall nur weitere Verstiegenheit, Übersteigerung, Beerdigung, Abschaffen. Wo ist denn der Aufstand, Auferstehung, Schönberg? Wohl des musikalischen Gewissens verwegenster Revolutionär, ethisch entschiedenster Analytiker harmonischen Geschehens. Obwohl, immerhin, aber seine Musik bei angestrengtester Intelligibilität, würde Kant sagen, zu bewusst seiner Existenz, ohne jede Indifferenz, die nur schöpferisch erregten Menschen Sprungbrett ist. Flieht vom Imperativ des Tages in esoterische Einsamkeit. Wohl ja, ja, ja, ja doch. Anarchistische Lockerung des Rhythmus, Entstofflichung des Polyphonen, Primitivität, auch aus Letztheiten Resultaten keine erfrischte neue Welt. Großer Zutreiber aus Berufung endend in organisierter Weltflucht. Kokoschka, sein Nachbar. Ich sehe darin nichts Neues, nur letzte Ausläufer von Klimt Makart. Ja, das klingt dadaistisch. Ja, ich bin Dadaist. Obwohl, dagegen, naja, nicht zu lang. Übrigens sind Sie verheiratet. Das ist schön. Grüßen Sie Ihre Frau. Skriabin, toll. Welche nervöse Ekstatik und hymnische Zerrissenheit. Ich studiere eben jetzt Prometheus und Sonate 8 bis 10. Fabelhaft. Aber Einzelaktion unfruchtbar. Stecken bleibt in der Konsequenz. Besser als in der Deflektion wie Arnoldchen Schönberg. Bartok, raffiniert, aber blutgesund. Vielleicht, naja, vielleicht zu viel Gehör und zu wenig Geherz. Ist eben noch rechte Klaviermusik. Ich will jetzt zerbrochene Stühle in einer Ecke zusammengestellt komponieren. Nicht das Bild, nicht als Eindruck, aber auch nicht als Ausdruck. Ich bin völlig gegen Expressionismus. Ausdruck. Ausdruck? Bei wem? Bitte. Schwindel. Ausdruckslose Kunst, die man nur aus dem Material lebt. dass eventuell zufällige Töne sind. Ich zum Beispiel mache Musik mit vielerlei. Das ungeheuerlichste, innervierendste und doch satteste, einsamste, abgesprungenste an Musik, das mir alle neuen Sinfonien Beethovens völlig ersetzt, ist, wenn man in Abständen von einer halben Minute mit einer lose pendelnden Messerspitze an ein Bleisieb, nicht Emaille, klopft, in jeder Küche zu haben, etwas oberhalb der Mitte oder ein Eierschläger geschlagen gegen ein Küchensieb oder mit einem kleinen Rad, etwa Kuchenrad, wie Konditoren haben, mit einer Schiefertafel rollen, wie Störche und Brandstiftung. Solche Dinge verwende ich jetzt in Partituren. Viel, ohne Groteske. Nicht als Klang, als Musik von Dingen, unmittelbar. Die Musik in der Musik will ich überwinden, den Rausch in der Musik. Nur Raum soll es sein. So verwende ich zum Beispiel Glockenspiel, Fagott und Kuckucksuhr. Und in der Klaviermusik Nummer 8, die ich jetzt umgearbeitet habe, instrumentiere ich jetzt mit Schreibmaschine und Weckuhr. Schade, dass die Stücke alle verloren gegangen sind. Nicht verloren gegangen ist, ich hatte einen Kameraden, was ich jetzt zum Besten gebe. München, Ostersonntag 1919. Exe homunculus, mit wilder Empfindung, aber sehr fest, vollkommen brutal, verstiegen straff in den Rhythmen, jeder Ton ein gezackter Akzent und doch recht vorwärts, geschrieben für die Rote Armee. Simultanität war die Devise der Stunde. Wir versuchen uns jetzt tatsächlich an einem Moment historischer Rekonstruktion. Fühlen Sie sich bitte wie 1916 in Zürich. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt, die Idee der Simultanität war aktuell. Unterschiedliche Sachen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig aufzuführen, um zu sehen, was dann passiert. Gern auch Gedichte in verschiedenen Sprachen. Dazu vielleicht noch ein wenig Musik. Wir haben versucht, so etwas nachzustellen. Da wir nur zu zweit sind und somit nur drei Münder haben, habe ich einige Dinge vorher aufgezeichnet. Die spielen wir ein. Unter anderem auch einen Musikbeitrag, den wir hier mit dem anwesenden Instrumentarium leider nicht leisten können. Hans Arp kennen Sie ja schon, von ihm gibt es ein Lautgedicht, Kurt Schwitters kennen Sie schon, Tristan Tzara kennen Sie schon, Erik Satie ist vielleicht neu in diesem Zusammenhang, aber auch er hatte eine bestimmte Verbindung zum Dada. Er wurde irgendwann einmal sowohl bei Dada Zürich als auch dann später oft bei Dada Paris aufgeführt, wobei Satie es ja immer abgelehnt hat, sich irgendeiner Schule zuordnen zu lassen. Er hat da eben mitgemacht, wahrscheinlich mit Le Piège de Méduse, mit einem Stück, wo er selbst den Text geschrieben hat, wo tanzende Affen auftreten. Das haben wir aus naheliegenden Gründen heute auch nicht ins Programm genommen. Der Affe ist krank geworden. Es gibt aber etwas anderes. Da kommt auch das Toy-Piano ins Spiel. Das gab es zwar damals noch nicht, aber wenn es das schon gegeben hätte, hätten die Dadaisten es bestimmt verwendet. Ich habe keine Ahnung, wozu Toy-Pianos heutzutage im Ernst hergestellt werden, aber für Dada sind sie extrem geeignet. In ihrer völlig vergeblichen Imitation von dem großen bürgerlichen Haushaltsinstrument. Schon die Größe macht es peinlich. Wobei das Wort Größe eigentlich eine Beschönigung ist. Und Sie hören in diesem Zusammenhang, in dieser Collage auch das Gedicht, was Holger Falk während der Performance, wie Sie gesehen haben und Sie im Radio nicht gehört haben, aber Sie hören jetzt das Resultat, wie er es gebaut hat, aus einer Zeitung von heute, aus dem Bonner Generalanzeiger. Sie werden sehen und hören, ich weiß es auch noch nicht, wie es klingt, was für tiefe Poesie entsteht. Und Sie werden ihn, wie Tristan Zara sagt, bestimmt erkennen. Sie werden ihn in diesem Gedicht erkennen und Sie werden auch seine tiefe Poesie nicht begreifen. Begeben wir uns also jetzt 100 Jahre zurück. Viel Spaß mit Dada simultan. Hans Arp, Tegri Roro. Tegri Roro, gri ti gloda, si si dül fein iri. Pak, pak, glü glo dül ül iri, si glü bü bü da da. Roro gro dül hak. Boing, griti, back, denn. Berge mit eingebauten Lärmapparaten apportieren erzene Schmetterlinge. Iri, gri, ro, to, gri, gloda, iri, dül, gro, bo, gro, ro, ro, back, glo, dül, dül, iri, si, boing. Jin, jin, iri, si, si, si, ro, ro, jin, bü, bü, ro, denn. Beten eisiger Monde folgen Lämmer in Stelle einer Rüstung. Gro, bo, gro, gri, gri, dül, to, te, ti, bü, bü, bo, to, dül, dül, jin, si, si, glo, iri, si, ro, ro, gri, si, si, ti, pak, pak, boing, glo, da, si, dül, da, da, ro. Denn die sympathischen, synthetischen Menschen sind halb so teuer als die landläufigen. Glü, bü, bü, glü, baby, ro, ro, ti, dül, back, iri, si, gli, glo, gri, ro, ro, gri, glo, da, si, si, dül, back, ti, ti, ti, ti, gro, bo, ti, ti, boing, boing, denn, noch sandt ihr uns Gruß und Kuss aus fernen, giftigen Nestern. Hat der Expressionismus unsere Erwartungen auf eine solche Kunst erfüllt, wie eine Balotage unserer vitalsten Angelegenheiten ist? Nein. Nein. Nein. Haben die Expressionisten unsere Erwartungen auf eine Kunst erfüllt, die uns die Essenz des Lebens ins Fleisch brennt? Nein. Nein. Nein. Unter dem Vorwand der Verinnerlichung haben sich die Expressionisten in der Literatur und in der Malerei zu einer Generation zusammengeschlossen, die heute schon sehnsüchtig ihre Literatur und kunsthistorische Würdigung erwartet und für eine ehrenvolle Bürgeranerkennung kandidieren. Unter dem Vorwand, die Sehenden zu propagieren, haben sie sich im Kampfe gegen den Naturalismus zu den abstrakt-pathetischen Gesten zurückgefunden, die ein inhaltloses, bequemes und unbewegtes Leben zur Voraussetzung haben. Die Bühnen füllen sich mit Königen, Dichtern und faustischen Naturen jeder Art. Die Theorie einer melioristischen Weltauffassung, deren kindliche, psychologisch naivste Hans Arp, für eine Walter Serner, Tristan Zara. Kokos Cotton. Durchgeistert die tatenlosen Köpfe. Kokos Cotton bringen sehr viel. Ein Lötkolben erlautet Leodegar Thoma und sein Träger war ein Bürgersohn von Todmann im betriebsamen Schwarzwald. Bald kam er auf den Gedanken, ein Stück Holz zu durchbohren, bald nahm er die ganze Familie an der Arbeit teil. Er wird weit in Kalifornien sein. Die moderne Unruhe setzt ein, und zwar nachdem alle Meere befahren und ausgelaugt. Das Graben nach Gold hat sich Alfio nämlich für immer aus dem Kopf geschlagen. Doch das menschliche Eisgewölbe schmolz hinter den mächtigen Hosenlatzen. Prächtige Vollblüter zügelten auf dem Kai, ohne an den Tempeln zu scheuern. John Gilping, eine Art Hampelmann, die adernden Leichenblätter lassen sich keusch zu den Augen der Hasenhörner addieren. Simplex, Eisenbahnwagen für Diabolo-Spieler, Le Diable Douceur, Benefice, der Dadaisten. Pater Noster, qui est in solo. Das Wort Dada symbolisiert das primitivste Verhältnis zur umgebenden Wirklichkeit. Mit dem Dadaismus tritt eine neue Realität in ihre Rechte. Das Leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen. Das Vielleicht tritt auch eine Pension heraus, vielleicht Bellevue oder Bella Vista. Der Dadaismus führt zu unerhörten neuen Möglichkeiten. Das aktuelle Gedicht von Holger Falk. Er hat den Kubismus zum Tanz auf der Bühne gemacht. Er hat die poetistische Musik der Futuristen, wie aus Eintreten Gewächshäuser, Obstbautages dem, der, der vorübergegangen es gegeben, Vorsitzende nur Blüte, die bemerkbar sei, Ergebnisse, Erdbeeren, Grundergebnisse des nur zum zur Landeskongresse, Balgereien am Gemüsemarkt, Obsterzeuger, Ende schlechten, man können Erzeuger mager Obst aufgewechselt späteren Sorten, ein die Habetei, rheinischen Preis tief mager Doktor, anlässlich an den gebracht, Hitze hätten erst Handel andere. Dada ist nicht ein Vorwand für den Ehrgeiz einiger Literaten. Kirschensaison sei ohne so, weil der mit Ja Saison Normalkultur verfrühte Erdbeeren. Können Verbrennungen gemacht, großen sich allerdings rheinischen, der Andreas am der habe halbwegs hätten gute Folientunnel, kann unter Umständen heißen, mehr Kaufmann, mehr Parteimann, ganzen Vermarkten waren zufrieden und erbracht auch zufrieden der, auch mit wir im Weiter, mit Früchten weitgehend und aus hätten Großen und Sein, zufriedenstellende Frostschäden. Noch berichtete es wenig Vorjahr, gab Klage, Niederbachem, Ja sagen, Nein sagen, dem das in nach. Gegen die ästhetisch-ethische Einstellung, gegen die blutleere Abstraktion des Expressionismus, gegen die weltverbessernden Theorien literarischer Hohlköpfe. Für den Dadaismus in Wort und Bild, für das dadaistische Geschehen in der Welt. Gegen dies Manifest sein heißt Dadaist sein. Tristan Sarah, Franz Jung, George Gross, Marcel Janko, Richard Hülsenbeck, Gerhard Preis, Raoul Hausmann, O. Lüthi, Frederik Knauser, Hugo Ball, André Mogosini, François Mombello Pascati, 1918. Ombula, tace, biti, soluncola. Tabla, tocta, tocta, tacabla. Taca, tac, tabubum. Balam. Tak trui, vum biba bimbel, o klaho auf, klaho auva, klahauma. O klao hü, klao auba, klinga o he auba, o me o auba, klinga ingamba o auba, omba. Dijo muf pomo auva. Trui, troui, oaui. Gago blagaga, saga glugi mbaoma, saga sago, saga lamblama, gigi, gigo, gigi, gigi, gigo, gigo, gocco. Gocco, oh, gocco, au, au. Ich habe auch gleich hier die Kritik von unserem heutigen Abend schon vorliegen. Aus Neue Zürcher Zeitung, 9.2.1916. Unter der Rubrik Lokales. Künstlerkneipe Voltaire. Am Abend des 5. Februar fand die Eröffnung des neuen Künstlerkabaretts Voltaire statt, das nach dem Vorbild des Münchner Simplicissimus unter Leitung des früheren Dramaturgen der Münchner Kammerspiele Herrn Ball Zürich wiederum um eine interessante und unterhaltende Geistes- und Vergnügungsstätte bereichert. Das Programm des Abends bildeten in abwechselnder Reihenfolge Rezitationen von Voltaire, dem Patron des Kabaretts, Wedekind und anderen, vorgetragen durch Herrn Ball, sowie Vorträge von Liedern und Prosa ernster und heiterer Natur. Herr Ball, der auch aus eigenen Manuskripten vorlas, durfte ebenfalls der lebhaften Aufnahme seiner Dichtungen sich erfreuen. Eine angenehme und freudig begrüßte Abwechslung bildete das aus 6 russischen Herren bestehende Balalaika-Orchester mit Gitarrebegleitung, die ihren Vortrag in wirklich vorzüglicher Weise zur Geltung brachten. Reichen Beifall fand auch das von einem dieser Herren dargebrachte Solospiel. Die ungetrübte Freude der Anwesenden, die in lebhaften Beifall der Vorträge Ausdruck fand, die animierte Stimmung bewies, dass das Kabarett dem Anfang nach zu schließen eine gewisse künstlerische Höhe zu halten sich bestreben wird. Wenn man so eine Kritik kriegt, kann man sich eigentlich gleich erschießen. Ich finde bei dieser Kritik besonders das Missverhältnis zwischen dieser doch etwas biederen Sprache und dem durch diese biedere Sprache vergeblich versuchten Abzubildenden besteht. Wir kommen zurück, nein, in die Gegenwart eigentlich auch nicht. Wir kommen zurück zu Dada. Ich hatte am Anfang ja von meiner zum Teil sehr frustrierenden Suche nach Dada-Komponisten berichtet. Und Hans Heuser ist bei aller Dada-Freude vielleicht jetzt auch nicht die ganz große Entdeckung. Aber ich stieß da noch auf einen weiteren Namen, der mir wohl vertrauter war und den ich in diesem Zusammenhang eigentlich nicht erwartet hatte. Das ist Erwin Schulhoff, ein deutsch-tschechischer Komponist und brillanter Pianist. Er war einer der ersten, der, und zwar auf sehr hohem Niveau, die damals durch Europa schwappende, nicht Flüchtlingswelle, Jazzwelle aufnahm und jazzinspirierte Klaviermusik schrieb. Aber nicht als Show-Element, nicht bloß mal eine Synkope oder einen schrägen Akkord, sondern seine Idee war tatsächlich, tiefer in die Musik einzudringen. Und es ist ihm auf eine erstaunliche Art und Weise gelungen. Er hat ganz zahllose Stücke komponiert, die selbst im Titel irgendetwas mit Jazz tragen, aber auch andere, die zwar beeinflusst sind, aber ganz neutral heißen. Er hat auch 5 Pittoresken geschrieben. Nein, ich muss noch vorher sagen, er hat sich dann später vom Jazz abgewandt und hat dann die russische Staatsbürgerschaft angenommen als tschechisch-deutscher. Das hatte natürlich dann verheerende Folgen, als Hitler Deutschland die Tschechei okkupierte. Er war plötzlich ein feindlicher Ausländer, zumal hatte er ästhetisch eine Kehrtwende umzogen und eigentlich ist das auch sehr dadaistisch, das Kommunistische Manifest von Marx vertont für Blasorchester und Männerchor. Man könnte sagen, Dada-Komponisten haben ein gewisses Verhältnis zur Blasmusik. Es ist auffällig. Jedenfalls, Spaß beiseite, Schulhoff wurde interniert und ist 1942 in deutscher Gefangenschaft in Würzburg umgekommen. Aus seinen reichen Oeuvre hören Sie jetzt 3 Stücke aus dem Zyklus Pittoresken, wobei ich sagen muss, Sie hören eigentlich nur 2. Weil In Futurum, das mittlere Stück, ist wirklich in die Zukunft weisend. Es ist sehr besonders, es ist ganz anders. Es ist auch gar nicht laut. Es ist noch nicht mal leise. Es ist das erste Pausenstück in der Musikgeschichte. Die Partitur sehr fein notiert, aber es ist keine Note. Es sind nur Pausenzeichen. Es ist eine Herausforderung, das Stück zu interpretieren, besonders der Hörer zu Hause wird sich fragen, was mit seinen Gebührengeldern passiert. Jetzt führen die Stücke im Radio auf, da hört man noch nicht mal was. Aber es kommt dann wieder besser, also nach diesem Pausenstück gibt es dann wieder was, wo man was hören kann. Thank you. Canzone con espressione e sentimento ad libitum, sempre sin al fine. Schallpause. Thank you. Dada ist tabu. Offensichtlich für Komponisten. Es gibt kaum Komponisten, die es gewagt haben oder die sich getraut haben, Dada-Texte zu vertonen. Wirklich extrem wenige, und die versuchten meist, Dada noch links zu überholen. Vielleicht liegt es daran, dass manche dieser Texte, besonders die Lautgedichte, von dem Sie ja eins von Hugo Ball hörten, die Totenklage, dass das eigentlich schon selbst Musik ist. Wenn Sprache halt Musik wird, kann man nicht mit Klavierbegleitung oder Ähnlichem dazwischen stören. Vielleicht ist das der Grund, dass es de facto keinen Komponisten gibt, noch nicht mal nur von Rang, sondern es gibt auch keinen Komponisten ohne Rang und Orden und Abzeichen, der Hugo Ball, Hülsenbeck, Zara oder wen auch immer Schwitters vertont hat. Das hat nicht immer nur urheberrechtliche Gründe, das hat offensichtlich auch künstlerische Gründe. Und trotzdem haben wir einen Komponisten noch ins Programm genommen, der Texte vertont hat, die zumindest dem Dadaismus nahestanden, nämlich von Guillaume Apollinaire. Schon in der ersten Dada-Veranstaltung im Kabarett Voltaire, die Kritik, die ich vorlas, erwähnte das großzügigerweise nicht, wurden auch Texte von Guillaume Apollinaire vorgetragen. Und Apollinaire, 1918 gestorben, war ein großer Befürworter des Dada und er war sehr einflussreich auf die französische Kunstszene und eigentlich einer der Wegbereiter des Surrealismus. Wie gesagt, Breton würde und Max Ernst würden das sofort leugnen. In den 40er Jahren hat der französische Komponist Francis Poulenc sich erneut Apollinaire gewidmet. Er hat unendlich viele Lieder komponiert. Er gilt vielen als einer der bedeutendsten Liedkomponisten des 20. Jahrhunderts. Und besonders hat er sich natürlich mit französischen Dichtern und da wiederum besonders mit Paul Eluard und eben Guillaume Apollinaire beschäftigt. Und von diesem hat er unter anderem auch 7 Gedichte aus den Kalligrammen vertont für Gesang und Klavier. Diese Kalligramme sind auch ein Grenzfall zwischen Literatur, zwischen Dichtung und Grafik. Das sind Texte, die nicht einfach irgendwie hintereinander geschrieben sind, sondern die Buchstaben und Worte bilden grafische oder manchmal auch ganz szenische Darstellungen. Bei dem Gedicht Il pleut, es regnet, regnen tatsächlich die Buchstaben von links oben nach rechts unten. Bei anderen Texten malen die Buchstaben einen Springbrunnen oder ein Haus, also erstellt mit den Buchstaben das da oder das Vergleichbares, wovon der Text singt. Das lässt sich natürlich in der Vertonung nicht oder nur sehr schwer realisieren, sei es wie es sei. Am Ende unserer Dada-Veranstaltung gehen wir jetzt also in das post-dadaistische Paris, eigentlich auch schon in das post-surrealistische Paris. 1948 vertont Francis Poulenc diese Texte von Guillaume Apollinaire. Ich danke für die dadaistische Geduld und hoffe, dass wir uns in 100 Jahren zu Dada Bonn hier wiedersehen. Une femme qui pleurait, hi-ho-ha, des soldats qui passaient, hi-ho-ha, un éclusier qui pêchait, hi-ho-ha, les tranchées qui blanchissaient, hi-ho-ha, des obus qui pétaient, hi-ho-ha, des allumettes qui ne prenaient pas, et tout a donc changé en moi. Tout sauf mon amour, hi-ho-ha. Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir. C'est vous aussi qui pleut, merveilleuse rencontre de ma vie aux gouttelettes et ces nuages cabris se prennent à venir. Thank you. ciel, parlez-vous en couleur charmante, c'est exilté essentiel, à fond aux écharpes changeantes. Et l'arc-en-ciel est l'exilé, puisqu'on l'exile qui guérise, mais un drapeau s'est envolé, prendre ta place au vent du bise. Jour du midi, vous n'avez donc pas regardé les cigales. Que vous ne savez pas causer, que vous ne savez pas vous éclairer ni voir, que vous manque-t-il donc pour voir aussi bien que les cigales? Mais vous savez encore boire comme les cigales, au jour du midi, jour du soleil, jour qui devriez savoir creuser et voir aussi bien que le moi, aussi bien que les cigales. Et quoi, vous savez boire et ne savez plus pisser que le mot comme les cigales. Le jour de gloire sera celui où vous saurez creuser pour bien sortir au soleil. Creuser, voyez, buvez, pisser comme les cigales. Jour du midi, il faut creuser, voir, voir, pisser aussi bien que les cigales pour chanter comme elles. La joie. Musik von Francis Poulenc über Texte von Guillaume Apollinaire. Hier ist WDR 3 Konzert, heute live aus dem Bonner Arithmeum mit dem Konzert Da und Dort und Dada, gestaltet vom Pianisten Steffen Schleiermacher und dem Bariton Holger Falk. Die Redaktion hatte Michael Breugst für den guten Ton und die Technik vor Ort, sorgten Stefan Kahin und Katharina Kiefer. WDR 3 Konzertplayer. Mehr zu den Angeboten von WDR 3 auf wdr3.de.